Bitte helfen Sie mir, der Podcasten. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcasten. Ja, für die unter euch, die den Podcasten noch nicht kennen, es handelt sich um einen Podcast, in dem ich euch Briefe vorlese, und zwar Briefe, die ich vor einigen Jahren an große Unternehmen geschrieben habe. Aber es sind nicht irgendwelche Briefe, nein, auch keine Bewerbungsbriefe. Es sind ausgefallene Anfragen, und ich wollte mit diesen Anfragen einfach mal sehen, wie reagiert ein Unternehmen darauf. Und diese Anfragen bezogen sich meist auf das, was das Unternehmen von sich nach außen kommuniziert hat, was ich dann bewusst falsch verstanden habe. Ja, und in dieser 9. Ausgabe des Podcasten habe ich natürlich auch wieder ein Schreiben für euch. Und zwar geht das an die Ermann AG. Ihr kennt ihn bestimmt, den Ermann-Joghurt. Und in der Werbung hat das Unternehmen diesen Slogan gehabt, ein kleines Stück Allgäu. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ja, und genau auf diesen Slogan habe ich mich mit meinem Brief oder in meinem Brief bezogen. Und ja, wir hören jetzt einfach mal in das Schreiben rein. Sehr geehrte Damen und Herren, als gebürtiger Kempner machte mir die landschaftliche Umstellung vor 3 Jahren, als ich nach Berlin zog, sehr zu schaffen. Ich vermisse den Blick auf die Lechtaler Alpen und habe leider auch nicht die Zeit, ab und an meine Heimat zu besuchen. Nun zum Grund meines Schreibens. Als ich neulich geschäftlich unterwegs war, sah ich im Stau stehend eines ihrer Werbeplakate, auf denen in großen Lettern der Slogan stand: Ermann, ein Stück Allgäu. Plötzlich sah ich ein Licht am Ende des Tunnels, Tränen standen mir in den Augen. Sie können sich nun bestimmt schon denken, warum ich mich hilfesuchend an Sie wende. Ich möchte ein Stück Allgäu bei Ihnen bestellen, am besten aus der Umgebung Kemptens. Ich wäre Ihnen unsagbar dankbar, wenn Sie meinen Herzenswunsch in Erfüllung gehen lassen könnten. Vorher habe ich jedoch noch einige Fragen. Gibt es eine Mindestfläche, die ich bestellen muss? Wie lange dauert es, bis ich mein Stück Allgäu hier in Berlin habe? Muss ich Angaben zur Flächenbeschaffung meines Stück Allgäus machen, sprich wie viele Bäume oder die Steigung und das Gefälle des Geländes etc.? Kann ich zusätzlich auch ein paar Kühe für mein Stück Allgäu dazu bestellen? Haben Sie vielleicht auch einen Katalog, der mir die Auswahl erleichtert, da ich keine Zeit habe, vorbeizukommen? Bitte antworten Sie mir so schnell wie nur möglich. Ich sehne mich jetzt schon nach meiner Heimat hier am norddeutschen Tiefland. Ich danke Ihnen schon im Voraus für Ihre Bemühungen und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ja, das war der Brief an die Ermann AG. Der ist vom 18. Mai 1998. Und im nächsten Podcast, oder besser gesagt Podcasten, werden wir dann eventuell eine Antwort hören. Ja, bis dahin, bleibt gespannt, macht keinen Unsinn und wir hören uns. Tschüss!